Welcome to the Podcast, Mateys. Episode X von X mit Stargästen. Naseo, na warte, das ist Jones. Hallo Jones, welcome back to the show. Ja, danke. Jetzt nach gefühlten 5 Jahren bin ich wieder dabei. Dabei waren es, glaube ich, nur 3 oder so. Ja, sehen wir mal. Wir reden immer noch miteinander. Ist das nicht irgendwie traurig? Ich wollte gerade sagen, ja. Und unser Lieblingsgast. Mo ist Slasher. Okay. Ach, warst du Depp. Okay. Hallo. Da ist er. Jetzt wisst ihr wenigstens, wie er klingt. Ja, ist das immer noch Pod Pretentious? Keine Ahnung. Vielleicht nenne ich es auch einfach Pod Dead. Diesmal keine Last Impressions zu der anderen Season, aber vielleicht tue ich noch was dran schneiden oder so, wo ich aber nur mit mir selbst rede. Als wenn dieser Podcast anders wäre. Ey, wir werden hier euren Input, der wird uns sehr erfüllen und wird die Zuschauer erfreudigen, befriedigen vielleicht sogar. Ha, deine Mutter. Wollen wir einfach mal anfangen? Ajo. Also, okay. Ajo. Also Ajo. Die erste die erste Show Show. ist One Nichts Punch anderes als Man. Okay, sorry. One Pun Man. One Yay. Pun Man. Derselbe Pun, jede Episode. Viel Spaß. Und außerdem ist er der beliebteste auf dieser ganzen Liste. Wer hätte es gedacht? Ich liebe Anime. Okay. Okay, Fun Fact. Ich habe letztens mich mit ein paar Normie-Freunden getroffen und die meinten, dass One Punch Man sehr, sehr geil ist. Dann habe ich gesagt, das ist okay. Oh, Und das dann hast haben du die nicht gesagt, das gesagt. ist der Be dann, dann haben sie gesagt, jetzt kommt's. Das soll angeblich der beste Anime der letzten 5 Jahre gewesen sein. Und dann bin ich Wow. gegangen. Das glaube ich aber eher. Das glaube ich aber wirklich. Wie lange hast du gelacht? Und alle haben geklatscht. Und diese Das mit anderen. den letzten 5 Jahren stimmt wirklich. Ohne Scheiß, nein, ich habe nachgeguckt. In den letzten 5 Jahren kommen auf jeden Fall noch Ping-Pong der Animation raus. Also, ich finde One Punch Man ist okay, ja. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass alle Anime, die ein bisschen besser als okay sind, alle besser waren als One Punch Man die letzten fucking 5 Jahre. Und das waren einige. Nicht viele, aber einige. Ja, also One Punch Man kennt man. Ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen. Ja, aber es ist ein Insta-Drop, weil Cheesy Stuff das jetzt macht und nicht Madman mehr. Oh. Ja. Ja. Warum? Warum? Warum? Warum? War das nicht Ja, profitabel? weil billiger Madman ist zu teuer. Okay. Cheesy Stuff bietet dir diese Dienste, also die Dienstleistung, diese Anime zu produzieren, billiger anders wie Madman. Was hat JC Staff nochmal alles gemacht? Die sind doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, sind Massenware. Oh, die haben sowas wie. Madman ist viel kleiner als Chasey Staff und Ja. deswegen bietet Chasey Staff billigere Preise an. Ja, ich sehe es schon, was die alles Und animiert haben. Madman ist zu. Der Stil, den sie bei Madman verfolgen, ist einfach viel aufwendiger. Sie zeigen viel, viel besser. Ja, die haben sowas wie Food Wars gemacht und Exakt. Prison School und dann Machi und Shimoneta. Das sind ja die perfekten Beispiele, um One Punch Man zu machen, ne? Das passt. Kriegt dann Machi nicht sogar noch ein neues Season jetzt? Kann Ich unser. sag's dir, die Second Season von One Punch Man wird einfach extrem Dasselbe, aber gerusht. schlechter animiert wahrscheinlich. Schlecht animiert, ja. Es sieht einfach nicht mehr so gut aus. Und das ist auch wirklich der Verkaufs. Also mit dem haben sie sich gut verkauft, dass es gut aussieht. Sie zerstören sich quasi ihre nicht vorhandene Exakt, Legacy exakt. damit. Die zweite Season ist einfach, die zweite Season ist einfach immer schlechter. Schön. Okay, das ist schon mal ein guter Start. Jetzt hast du uns schon mal die Hälfte der Zuhörer. Alle 200 höchstens. Okay. Ja, als nächstes kommt etwas anderes, das sich durch eigentlich größtenteils eher dem Aussehen beliebt gemacht hat und dem Setting. Attack on Titan Season 2 von Season 3. Also Nein, Season ich denke, also Season 3, 3 Part Part. Ich 2. habe gerade dasselbe gesagt, nur anders formulieren. Electric Boogaloo. Es ist die Let's go. Ja, also ich glaube, keiner von euch beiden hat die zweite Season gesehen oder die dritte Part 1, oder? Kannst du kurz zusammenfassen, was in der zweiten Season passiert ist? Oder dritten Part 1? Es ist doch Spoiler. Ach so, okay. Also in der zweiten Season, da ging es irgendwie mehr um die fucking Titans und so, woher die kommen. Und Eren wird teilweise entführt und man findet raus, wer der Colossal Titan ist. Das war ein bisschen albern alles. Aber es war tatsächlich unterhaltender als Season 1. Und dann kam Season 3, Part 1. Und da ging es um die Politik innerhalb der Stadt und so. Und da gab es Verrat und so. Und die Menschen fangen an, gegeneinander zu kämpfen. Und das war tatsächlich sehr unterhaltend. Und ich fand die Season gar nicht mal schlecht. Also, es wird besser. Und ich habe von den Schweden gehört, also Freunde von uns, dass Part 2 von Season 3 dann noch einen draufsetzt auf diese ganze Intrigen und Politik. Und das wird anscheinend Hype. Aber die Schweden sind auch nicht der Maßstab. Ja, also ich sag mal so, Ablox, wir kennen ihn. Der hat eigentlich schon einen guten Taste, oder? Der Maßstab grundsätzlich bin ich. Okay. Was sagst du dazu, Mauslasher? Kriegt er Krebs, oder? Epic Shonen, Action, dann, wie sagt man? Schwesterkomplex. Ja, diese Intrigen, das sind so, damit es edgy ist, damit man glaubt, das ist reife Unterhaltung, was ist für Erwachsene, es ist ein bisschen tiefgründiger, blablabla, es ist über den Kamm gekehrt, einfach kindisch. Okay. Es ist epic, ja, aber es ist extrem, es ist zu übertrieben. Also mir hat Season 3 tatsächlich Spaß gemacht, mehr sage ich dazu nicht. Was sagst du, Jones? Ja, also, ich weiß nicht, ich fand Season 1 eigentlich relativ langweilig. Wenn man da irgendwie so auf diese so ein bisschen gorige Scheiße steht, dann meinetwegen. Wir sind das Essen und wir sind die Jäger. Ich würde es keinem empfehlen, sich jetzt irgendwie 3 Seasons da anzugucken. Ist klar. Wenn die erste schon so scheiße ist. Also die erste Season war halt so scheiße, weil sie eigentlich nur Hype war am Anfang und am Ende. Ja, ich find die Finanzierung von diesen Anime extrem. Jetzt machen sie schon machen sie schon eine dritte Season mit dem zweiten Part, der nur 10 Episoden. Ja, man muss auch melken. Das ist behindert. Das ist melken bis zum Predigen. Die haben, ich weiß nicht, wozu. Könnt ihr nicht den Part 1 und 2 zusammen in einer Season machen? Nein. Und dann hat der Part 2 nur 10 Episoden. Mal sehen. Also ich freue mich drauf. Aber ich bin aber anscheinend der Alleinige hier. Weil ich als ein Pleb geworden bin oder so. Okay. Genau. Die Plebification. Plebification, sie hat angefangen. Okay, als nächstes kommt Bungo Stray Dogs 3. Ich habe nicht mal die erste Staffel geschafft. Ich glaube, ihr beide wisst nichts zu der Serie, oder? Doch. Ja? Ich kenne ein paar Leute, die ganz toll finden, aber die waren auch schwul. Dementsprechend würde ich das eher Bungo Gay Dogs nennen. Jetzt mal ganz ehrlich, im echten Leben? Oder was? Oder? Online. Ich glaube, so ein paar Anime-YouTuber meinten das zumindest, dass das okay ist. Ja, und die machen einfach in ihr Profil, dass sie gay sind oder was? Oder ist das einfach offensichtlich? Also das wäre jetzt so eine kleine Anmerkung von mir. Ich weiß nicht, ob das ist. Okay. Ja, also eigentlich trifft es das ganz gut. Ich meine, die Ästhetik verrät es auch ein bisschen, glaube ich. Es ist eigentlich so eine Show, die zum größten Teil, ich rede jetzt über nur die Fanbase, weiblich sind. Fujibait. Es ist nicht wirklich genau Fujibait. Es hat schon irgendwie einen Plot. Aber der Plot ist fucking boring. Und die Charaktere sind alle ziemlich langweilig. Also würde ich schon sagen, das ist der Hauptgrund, warum es 3 Seasons jetzt schon dazu gibt, dann Fujibait ist. Aber vielleicht hassen mich jetzt noch mehr Leute. Wer weiß. Es ist anscheinend aber trotzdem beliebt genug, um jetzt hier auf Platz 3 zu sein, der Beliebtheitsskala. Ja, es ist irgendwie so interessant. Wir sind die ganze Season irgendwie nur Shonenbait, Fujibait und Moebait. Das ist voll von Bait. Ja, ist gut. Wir wollen jetzt nicht in Negativität versinken, sonst wird es langweilig. Okay, das zweite ist Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Jabai. Yaiba. Das ist der erste Anime auf dieser Liste, der original ist. Zumindest nicht eine zweite Season oder sowas. Und ist von Ufotable. Nein, es ist nicht original, weil es ist eine Manga-Adaption. Die Macher von... Ich meinte jetzt nicht, dass es ein Original-Anime ist, sondern einfach der erste, der kein Sequel ist oder sowas. So, da lesen wir ganz kurz die Synopsis. Ne? The setting is Taisho-era Japan. Tanjiro is a kind-hearted young boy who lived peacefully with his family as a co-seller. Their normal life changes completely when his family is slaughtered by demons. The only other survivor... Tanjo's younger sister Nezuko has become a ferocious demon. Gasp. Oh my god. In order to return Nezuko to normal and get revenge on the demon that killed their family, two of them depart on a journey from a young talent. An adventure tale of blood and sword begins. Wow. Das klingt extrem generic. Okay, also jetzt müssen wir auch mal dazu sagen, du hast das jetzt schon. Aber du guckst dich den Anime wegen Ufotable, und wenn du Ufotable siehst, dann weißt du, das hat eine sicke Grafik. Ja, also 3D. Ich werde mir Lichteffekten und Epic Fights Ich will nur zur Verteidigung sagen, so wie du das jetzt vorgelesen hast, dann würde ja eigentlich alles relativ scheiße klingen. Ne? Das ist halt schon alles Framing. Entschuldigung für mein Bias Reading, aber wenn ich Ufotable lese, dann denke ich ehrlich gesagt nur an shitty Plot. Ja, natürlich. Also der Plot wird auch scheiße sein. Also das ist ja gar keine Frage. Du guckst Ufotable nur wegen den grafischen Effekten. Nicht mal mehr. Also ich gucke die letzten Anime von Ufotable, habe ich mir gar nicht mehr reinziehen wollen. Also seit... Meinst du diese Fate Stay Night Dinger? Ja, zum Beispiel Fate Stay Night. Das habe ich mir nicht mal reingezogen. Ich habe das Original gesehen, das war schon scheiße. Nö, nein, das war nicht Fate Stay Night. Fate Stay Night ist nicht von Ufotable, das war Fate Zero. Ja, ich weiß, aber ich meine, es soll ja tatsächlich besser sein als das Original von damals. Aber wie gesagt, der Story... Ja, mit dem fucking CGI-Dragon. Nö, das Original von damals ist eigentlich besser als das neue. Das sieht so fucking schlecht aus. Oh, no. Nee, es kommt nicht auf. Du verstehst nicht. Das alte hat eine viel bessere Narrative als wie das neue. Das neue fokussiert sich nur mehr auf die Animation und gibt einen Scheiß auf alles andere. Also nicht mehr der sicke Porn-Game-Dialog und mehr Action, ne? Mhm. Sehr sad. Ich glaube, das ist tatsächlich aber dann besser, weil der Dialog war jetzt nicht so geil. Egal. Als nächstes. Also, warte mal. Also, habt ihr irgendeine Meinung zu dem Anime hier? Weil wir haben jetzt nur über fucking Fate geredet. Also, nee. Nee. Also, die Beschreibung war halt ziemlich irgendwie bland. Also, ja, hat man schon 5000 Mal gesehen. Vielleicht. Aber wer weiß. Vielleicht die erste Episode. Ich sehe auch auf dem Cover irgendeinen Typ, der so eine Schweinsmaske anhat. Das ist halt auch so. What's that all about? Falls jemand eine Übersetzung von der Synopsis haben will, Pech, find selber. Kein Bock hier noch zu übersetzen, Alter. Okay. Dann, Light Novel. Also sieht kacke aus. Warte, ist das... Ah, das nächste ist ein Light Novel. Und das Cover, das verrät auch schon einiges. Es kommt, und wenn du dir das Studio anguckst, weißt du... Isekai! Silver Link. Ja, Isekai. Warte, Isekai und Gay... Warte, Alter, wenn ich noch ein Isekai-Animo sehe, ich dann Alter, die letzten zwei waren okay. Shield Hero war okay und Slime Alter, immer war auch nur okay. Isekai, Alter, das hat mit Konosuba angefangen und hört nicht mehr auf. Das hat mit Sword Art Online angefangen, du Dinges. Na, Sword Art Online ist nicht Isekai. Doch. Was? Das ist buchstäblich der Grund, warum es so viele jetzt gibt. Weil es so fucking massiv erfolgreich war. Nein, Sword Art Online ist ein... Warte, das ist so eine MMO-Adaption. Isekai, du bekommst Adaption. Das war keine Adaption von einem MMO. Du weißt nicht, was Isekai ist. Isekai heißt Gefangen in Fantasiewelt. Normaler Typ, der kommt jetzt in diese Fantasy-Welt einfach so. Bei Sword Art Online ist das anders. Dort bekommst du so ein HTC Vive aufgesetzt und bist drinnen. Das schneiden wir gleich einfach raus. Das ist so ein schlechter Hot-Take. Das ist einfach also Bullshit. Egal. Das ist kein Bullshit. Kann ich ganz kurz. Können wir on topic bleiben, du Faggot? Okay, a young man is reborn in another world, where he is adopted as a baby. Okay, also er wurde da geboren. Also eigentlich ist es gar kein Isekai. Nicht wirklich. He is adopted as a baby by the hero Merlin Wolfhard and named Shin. By his 15th birthday, Shin has accumulated all kinds of power by studying under Merlin. But one thing his adopted grandfather didn't give him was a lick of common sense. Ahaha, klingt ja funny. Also, trash. Was a lick of common sense. Es ist Silverlink, Slice of Nothing. He didn't give him a lick of common sense. Das heißt für auf Deutsch, er hat keinen Hausverstand. Ja, gut, danke für die Übersetzung. Was ist das? Was ist das? Das, der Anime sieht scheiße aus. Was Kenker ist das? Oder war nächster, ganz ehrlich, ich habe nichts dazu zu sagen. Sieht aus wie fucking okay. Trash. Also. Gott, vorlesen. Sehr kritisch. Fruits Basket, Alter. Das nächste ist Fruits Basket, ja. The official website of the Hana To Yume Magazine announced blah blah blah. Das ist gar keine Synopsis. Müssen wir jetzt das Nudex Cover nehmen. Also, ich würde mal vermuten, da es Comedy und Drama ist. Das ist eine Readaption von Fruits Basket, die es eigentlich schon gibt. So. Ja, richtig. Nur mit neuer Animation, das ist so behindert, einfach nur das Alte wieder neu auflegen. War das so gut, dass man es neu auflegen musste? Oder? Anscheinend, es ist so. Ja, habt ihr nicht geschaut? Mann, wie konnten wir damals in Fruit Basket nicht schauen, ey? Ja. Das war mein Lieblingsanime von 2001. 2001? Alter, 2001. 18 Jahre her, ne? Die meisten Zuschauer sind nicht mal so alt. 18 Jahre. Die meisten Zuschauer schauen gar nicht zu. Hey, guck das Video an, ist sehr wichtig. Hör auf dabei, doll zu spielen. Okay, also. Okay. Können wir dazu irgendwas sagen? Irgendwas, nee, warte, Kids spielen noch Apex Legends heutzutage. Hör auf Apex Legends zu spielen. Echte Kids spielen immer noch Fortnite. After this message von our sponsor, Apex Legends. War das irgendein Meme? Egal. Okay. Also, kann mir irgendjemand was zu Fruits Basket sagen? Weil mir fällt gar nichts ein. Ich sehe nur, das ist bestimmt irgend so ein shitty Romance, wo nichts passiert. Aber nur, weißt du, nur so. Es ist ein Mädchen-Anime. Ein Mädchen-Anime. Also nur so Anhauch von Romance und eigentlich fast nur, genau, Comedy. Exakt. Okay. Gay. Sehr viele cute Boys. Cute Boys. Wer mag das nicht? The penis makes it better. Ja. Das ist, auch, das ist halt auch so ein wenn jetzt Asan-Dame. TMS Entertainment, so eine Massenproduktion wieder. Warum haben wir nicht Asan eingeladen? Bei Asan. Ja, weil du den einfach rausgeekelt hast. Ja, mit meinem Nicht-Discord benutzen. Mhm. Der Horror. Anyways. Ich glaube, das ist nicht deswegen. Oh, ich habe letztens noch mit dem Podcast aufgenommen, du Faggot. Das war halt auf Discord. Aber jetzt habe ich halt nicht dran gedacht, weil ich da nicht drauf bin. Ja, jetzt ist er weg. Ja, Pech gehabt. Warte, dann könnten wir diskutieren, warum Monogatari eigentlich scheiße ist. Da gibt es genug Gründe. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber. Ich dachte, dass hier das Pod pretentious. Das sollte doch eigentlich ganz gut ankommen. So, Bakemonogatari ist Harem-Shit. eigentlich Monkey Girl ist das eigentlich die Fassade. Du musst tiefer reinschauen. Bakemon Monogatari ist ein tiefgründiger Anime. Das du siehst, ist einfach nur deswegen so, weil du ungebildet bist. Ja. Und weil du nicht alle 3 Sekunden den Anime stoppst, um irgendwelche Zwischenmeldungen genau, zu lesen. Genau, dann kannst du alle 3 Sekunden musst du stoppen und du musst alles durchlesen. Alle Messages. Nee, ich hab da immer geblinzelt. Das habe ich gar nicht gesehen. Ach so, da war was eingeblendet. Aber ich kann mich auf den Text gar nicht konzentrieren, weil die ganze Zeit diese Panty-Shots kommen. Der scheiß Text interessiert ihn, weil ich dann irgendwie, ich kann ihn einfach nicht anders. Die erwarten von mir, dass ich auf den Kontext, auf Text. Ich habe immer gestoppt, wenn ich. Alter, ich habe immer pausiert, wenn er seine Schwestern sexuell belästigt hat. Das war das Wichtige. Genau, du musst pausieren, wenn die Messages kommen, dann musst du pausieren. Nicht, wenn das ist, okay? Ja. Weil das ist böse. Ja, ich bin gut. Das schaust du nicht, Monogatari, hast du verstanden? Ja, danke, dass du mich erleuchtet hast. Anyways, nächster ist Boku tachi wa Benkyo ga dekinai. Das heißt wohl irgendwie was auf Englisch. Warte, was heißt das auf Englisch? Steht das hier irgendwo? Nein? Nein. Nein, es gibt nur japanische Bezeichnungen. Okay, das heißt bestimmt irgendwas total Lustiges, weil es Comedy ist und edgy. Comedy und edgy und alle Girls haben farbige Haare. Es gibt nur einen männlichen Main Character. Das ist bestimmt volle interessante Anime. Ich muss die ganze Zeit, ob es. Oh, holy shit, ist sie lang. Da kann man scrollen. Lest mal. Oh nein. Oh, soll ich das alles vorlesen für ein Comedy-Edgy-Anime, damit die Leute wissen, was wir. Das ist doch sehr wichtig für den Kontext. Sonst können wir es ja nicht beurteilen. Sonst tust du es ja nur nach dem Cover judgen. Das kannst du doch nicht tun. Du kannst es auch immer nach dem Studio judgen. Und das ist ein ganz neues Studio. Weißt du, was das ist schon wieder heißt? Studio Silver und Arvo Animation. Weißt du, was das auf Englisch bedeutet? Die englische Bezeichnung für den Anime? Mhm. We never learn. Hä? Das kann doch niemals nur so kurz sein. Steht so, wenn ich auf die Seite jetzt gehe, für Anilist. Kommt hinten. Mit meinen Superior. Du musst einfach auf die Seite gehen, für Anilist, da steht unten, we never learn. Oder we can't study. Japanisch ist doof. Egal. Das kommt hin. Ja, also es sieht ziemlich. Vorlesen. Sieht ziemlich whatever aus. Genau. Generic. Wenn es richtig lustig ist, schaue ich es vielleicht, aber so irgendwie habe ich kein Interesse. Naja, Somo ist es wohl schon. Aber ich kann, weißt du, ich kann jetzt schon am Cover sehen, welche Archetypes die ganzen Leute sind. Zum Beispiel die Rothaarige mit den kurzen Haaren, das wird auf jeden Fall die Tomboy. Dann haben wir da hinten die Token Tsundere Loli. Daneben ist die. Nee, das ist die Yandere. Das ist die Yandere. Nee, das ist die Tsundere. Die Tsundere ist die mit den pinken Haaren. Nein, das ist die School President Tuse, die so alles so perfekt macht und bla bla bla. Ja, die School President, das ist nicht die Tsundere, die Yandere, die pinken Haaren sieht aus, als ob sie die Tsundere ist. Nein, die Tsundere ist hinten, guck, die guckt schon so. Nein, das ist die Yandere. Alter, ich hau dich. Du hast keine Ahnung. Nein, das ist die. Ja, die Yandere, das ist ja die. Weiß nicht, was eine Yandere ist. Ja, ich weiß, was die fucking Yandere ist. Ja, die guckt halt so böse, könnte eine Yandere sein, aber die müsste dafür einer der Mädchen angucken. Und nicht den Zuschauer. Finde ich. Egal. Dann haben wir da die Streber-Tuse rechts unten und dann links ist die. Obwohl, das könnte auch eine School President-Tuse sein, links. Mit den blauen Haaren. Also sieht aus wie der Generic Love Interest. Whatever. Boring. Nächste, sieht ziemlich edgy aus. PA Works. Fairy Gone. A world where fairies possess and reside within animals, granting them special powers by surgically removing and transplanting the organs of a possessed animal into a human. Humans can partially summon the fairy and use it as a weapon. What the fuck? Eventually, such individuals were used for war and were called fairy soldiers. After a long war, these soldiers lost their purpose and had to reintegrate into society. Sounds like something that's currently Alter, happening in Europe. Alter, wie lang ist der? From the government to the mafia and even becoming terrorists. Oh, I'm seeing a parallel to Europe. Each tread their own path. The story begins 9 years after the end of the war and centers on the protagonist Maria. Maria comes from Syria, is a fresh recruit of Dorothea, an organization dedicated to the investigation and suppression of fairy-related crimes and incidents. Even in peacetime, the government is still unable. This thing fucking trash. Könnte vielleicht ein bisschen gutes Edge-Material sein. Vielleicht. Many criminals still have lingering wounds from previous conflict. Penis-Konflikt? Justice in a chaotic post-war world. Ja, was denkt ihr zu diesem tollen Werk? Hat es euer Interesse gehabt? Ich finde, es klingt so absurd, dass man sich da eigentlich eine Folge von anschauen müsste. Ja, ich schaue mir eine Folge davon an, weil es einfach Alter, so schlecht einfach klingt, dass es wieder lustig ist vielleicht. Alter, warum sind die Animus heutzutage so behindert? Du sagst das schon seit 5 Jahren. Du musst es dir einfach in seiner besten Form vorstellen. Die wollen ja eine bestimmte Zielgruppe damit ansprechen. Und wenn du sagst, dann kannst du dir ja theoretisch auch zum Beispiel von, weiß nicht, einem Hund oder so die Haut holen, das ist ja auch ein Organ. Und dann kannst du nämlich alle Furries ansprechen. Dann ist es nämlich Furry Gone. Also ich habe eine Furry-Bait. Ja. Ich glaube, in Japan haben die nicht so eine Furry-Epidemie wie hier. Aber Naja, mal gucken. Es könnte gutes Edge-Material sein, aber ansonsten sieht es total fucking trash aus. Und ich glaube, die Monster sind alle CG, selbst in dem Cover. Based Japan. Based Japan, Alter. Das ist, utilizing the 3D Animation. Das ist halt immer eine gute Idee. Ja, okay, das nächste ist ein Musik-Sci-Fi-Anime von Bones. 50 years have passed since mankind began migrating to the new frontier, Mars. It's an age where most culture is produced by AI. And people are content to be passive consumers. Okay, there's a girl scraping a living in the metropolis of Alba City. She's working part-time while trying to become a musician. She's always felt like something is missing. Maybe like an active hobby. Wait. Making a stable income. Making a stable income. Paying the crippling student debt. Her name is Carol. There's a girl born to a wealthy family in the provincial town of Herschel City. Wait, I've got to pronounce this correctly. Herskel City. She dreams of becoming a musician. But nobody, I don't know. Klingt irgendwie langweilig. Mittendrin ging einfach ja mal. Klingt langweilig, aber es ist von Bones, also vielleicht schaue ich in einer Episode. Warte, Was denkt ihr? deine Hauptprodukte. Ah, das ist. Also, sie ist braun und sie ist weiß. Ja, und die bekämpfen die Oppression auf Mars. Nice. Oh. Mit Feminism. Und Musik. Und Sci-Fi. Wenn ich mit euch beiden das aufnehme, dann wird das irgendwie zu 15 Mal trashiger und politischer, obwohl es nicht sein muss. Du hast damit I angefangen. blame you. I blame you. Ihr seid schuld. Ihr habt Du schlechten hast die Einfluss Brücke auf mich. geschlagen. Nein, nein, nein, Das nein, waren nein. nicht wir. Nein, nee. Meine Podcast-Zuhörer, die wissen ganz genau, was ich meine. Ihr habt schlechten Einfluss auf mich. Die wissen ganz genau, welche. Ja, siehst du, das ist Alle der Fehler. zwei. Okay, also was denkt Jetzt ihr zum hier? nächsten dann. Nein, sag mal, Jones, was denkst du? Ich denke, es ist absoluter Trash. Ja, also es klingt jetzt nicht wie absolut Trash, um ehrlich zu sein. Das klingt tatsächlich wie eine Serie, Oh ne, ich die. nehme alles zurück, ich nehme alles zurück. Chief Director ist Shinichiro Watanabe. Das wird ein Meisterwerk. Du bist der fucking Hammer, Mann. Ich nehme alles zurück, Mann. Das habe ich doch gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt, Mann. So based. Shinichiro Watanabe, Cowboy Bebop, Ergo Proxy, Cowboy Bebop, Ergo Proxy, das war vor 20 Samurai Jahren. Champloo. Ja, mal Die gucken. Zeiten sind vorbei, Alter. Sakamichi, Der ist schon am Yo, Verrecken, Alter. Apollon. Das hat er noch in seinem, weißt du, der kriegt momentan schon Alzheimer, das hat er dabei geschrieben. Nee, aber, also das Original, das hat schon mal Potenzial. Und nee, wenn nicht, dann wäre es fatal. Es wird der Nun beste Anime mal. der Saisonal. Mal sehen. Nö. Also ich habe, ich, also die Synopsis klingt ein bisschen boring, aber wenn das halt charaktergetrieben ist und so, dann sehe ich eigentlich Hoffnung ein bisschen. Ne? Ne? Könnte gut werden. Vielleicht. Vielleicht. Muss vielleicht, oder du trashst einfach nur drauf, weil es kein Space Opera ist oder sowas. Aber das sind wir Nö, nicht. ich dresche einfach nur drauf, weil das Charakterdesign modern ist einfach Okay. generic. Das ist aber eine sehr oberflächliche Meinung. Ist generic. Ja, ist doch egal. Hauptsache das Writing wird gut. Writing. Ja, weil Das ist das Nächste. ich will ja eigentlich Bücher lesen, aber ich bin zu faul. Deswegen schaue ich lieber Animes. Mein passives Hobby. okay. Sewaya Kitsune no Senko-san. Sagt es mit mir. Es ist Trash. Hey, ich meine, wir haben jetzt bei dem davor, bei Fairygone, haben wir gesagt, das ist Fairy-Like, Aber aber das wenigstens hier. ist der Text kurz. Das werden die ganzen Lolicons schauen oder so, glaube ich. Na, die Furries, guckst du, die Lollipop haben so einen Das ist ganzen nicht, Ohren. das reicht gar nicht für Furries, du Depp. Whether it be Nö. Was? cooking, cleaning or special service, she'll heal his Oh. exhaustion with her tender care. Kannst du das bitte nicht so betonen? Nee, ich wollte nur allen zeigen, was es hier eigentlich. Also mit mir zur Hentai. Was ist der englische Titel? Mal gucke. Ist ein Edgy oder was? Nein, es heißt auf Englisch Es heißt auf Englisch. Das ist ja kein englischer Name hier. Doch. Oh. Was? Kimono. Ah, ich komme nicht. Gib's einfach in Google-Übersetzer rein. Fuck off. Okay, es ist Mach halt. das jetzt Warte, legit. es heißt meine süße Fuchs-Loli. Oder so. Was? Ja, bestimmt heißt es das. Irgendwie so. Nö. Ja, egal. Wen juckt's? Tja. Sieht aus wie Trash. Und es hat Ist. Romance. Ja. Mehr muss ich nicht sagen. Lolicons, viel Spaß. Ja. Klar. Und Also, ja, Trash. das nächste Das nächste. ist wieder Comedy Slice of Life. Das ist auch Loli. Hitori Bocchi suffers from extreme social anxiety. So relatable. She's not Wow. good at talking to people. So relatable. Takes pretty extreme actions. Is surprisingly adept at avoiding people. So relatable. Her legs cramp when she overexerts herself. So relatable. Gets full of herself when alone. Will vomit when exposed to extreme tension. So relatable. And often comes up with plans. Wait, what? And often comes up with plans for what? Egal. Now she is entering middle school. What? Okay. And her only friend, Kai Der Ching wahre Chong, Kai. is attending a different school. This leaves Bocchi alone, surrounded by new classmates with whom she must make friends before Kai will talk to her again. She must make friends. Oh yeah, Mann, halt Middle Schooler, die Epic Freunde. Challenge. High stakes. Good Alter, character was ist development. das für ein Studio? C2C. Die versuchen ihr Glück und Nein, das ist sie hauen die they're hitting it out of the C2. park. Das ist Pizza Girl. Warte mal. Okay, also die einzigen Sachen, die sie bisher gemacht haben, waren irgendwelche Shorts und ein TV-Anime, der aussieht wie Fanservice Volleyball. Ohne auf OA. Wahnsinn. Also, nein, danke. Und jetzt kommt Madhouse. Video Game. Shou Metsutoshi. One day a town is annihilated. The end. Yoki is a young woman who is said to be the only person left alive from the town after the annihilation. Well, it isn't much of annihilation, huh? And Tokuya is a loner and a smuggler. Wie bauen die diese Sätze auf? Weißt du, sie ist die einzige, die übrig bleibt von der Auslöschung. Es gibt Und es. Tokuya ist ein Loner. Hä? Das passt doch gar nicht zu dem Satz. Egal. Together with the letter left by Yuki's father, they go toward the town now called Lost. But an unexpected obstacle stand in their path, the thoughts of those left behind, secret and mysterious organizations, them and hidden conspiracies, them await Yuki and Takuya as they move closer toward the mystery behind Lost. Also das Cover sieht ziemlich bland aus. Aber es ist Madhouse, also eine Episode schaue ich. Aber sieht jetzt nicht so geil aus. Klingt Ich kann ziemlich mir nicht meh. vorstellen, dass sie dafür großes Budget gekriegt haben. Ja. Wenn ich jetzt hier Play drücke. Oh oh. Video unavailable. Okay. Dann halt nicht. Also. Und ist es Hype? Seid ihr Hype? Ein Hype. Hype, Hype. Hält sich in Grenzen. Ja. Mal Ich schauen. bin so Hype, Wahnsinn. So. Warte mal, was ist überhaupt das Source Material? Es Video hatte Game! mal Das Source Material! 2008 so eine Zeit gegeben, wo ich mir fast alles von der Season reingezogen habe. Ja, das sind traurige Der Zeiten. meiste Trash auf meiner Liste befindet sich ungefähr zwischen 2008 und 2010. Bei mir Und dann ab nichts mehr. 2010. Ah, Ab zwei, boah, das ist ja recht spät. ich habe auch recht spät angefangen mit Anime. So mit 16 oder so. Oder 18, glaube ich, erst tatsächlich. Also ich habe mit 15 angefangen. Ja, ist das jetzt eine Selbsthilfegruppe oder so? Egal. Ja, ich habe mit 15 angefangen und wir besprechen jetzt, wie wir davon wegkommen. Wir sind Okay. die anonymen Animu-Alkoholiker. Animu-Holiker, keine Ahnung. Animoholiker, ja. Hol dir mal den Anime. Wir sind immer zu dritt, deshalb machen wir das noch immer. Okay, also, es ist eine Videogame-Adaption, also 90% Wahrscheinlichkeit, dass es scheiße ist. Ja. Kommen wir nun zu einem erfreulicheren Teil. Mappa. The stage is Asuka. What? Asakusa. Oh, sorry. Ich hätte aber schon gern, dass die Stage Asuka wäre. Ha. One day, three second year middle school students. Oh, nice, middle school students. Kazuya, blah, blah, blah. Meet a mysterious kappa-like creature named Kepi, who forcibly takes the Shirikodama, a mysterious organ kappa steal through a person's anus and transforms the boys into kappa. Kepi informs them, if you wish to return to your former selves, you must connect in that way and bring me the Shikodama of zombies. What the fuck am I reading? Will the three boys be able to connect as they steal Shirikodama from zombies through their anus? Meanwhile, two policemen, Reo Niboshi and Mabu Akutsu, are up to something at the police... Oh shit, police box where they are stationed. Sounds hype! Sounds hype. Hype as fuck, boy. Ich weiß nicht, warum ihr da jetzt so böse geradezu seid, aber ich denke, das wird gar nicht so schlecht. Das könnte lustig werden. Erstmal ein bisschen Kontext. Warte mal, das hat nicht mal den Comedy-Tag. What? Ja, man, ist es doch auch nicht. Man, das ist von Kunihiko Ikuhara, der Typ, der Penguin Drum gemacht hat, unter anderem. Ah, oh. Natürlich viel mehr bekannt für gute Sachen wie Yurikoma Arashi. The original story, Ikunirappa. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, auf meinen Reisen durch die Lande habe ich ja auch gelernt, was Kappa ist. Dieses komische Ding, was unter Brücken liegt. Und das ist ein Viech. Kleine Kinder klaut. Wusste ich nicht, dass das durch den Anus geschieht, aber ja. Es ist Japan. Es ist Japan. Was erwartest du? Ich weiß jetzt nicht, ob das so faktisch richtig ist, aber so ein bisschen künstlerische Freiheit, ne? Ja, könnte auch eine katholische Geschichte sein. Nee, Spaß, aber wenn das wirklich Richtung Penguin Drum geht, dann könnte das ja gar nicht so schlecht sein. Also ich habe die letzte Show von dem gedroppt gehabt mit den Lesbenbären. Wieso? Die war eigentlich ziemlich nice. Ich fand's boring. Ja, es sind Lesbenbären. Es war halt, der Plot war meh. Und die Charaktere waren einfach auch nicht verstanden. I guess so. Was soll ich an Lesbenbären nicht verstehen? Man, das ist ein Motiv. Die sind ja nicht wirklich Lesben, ne? Die wollen sich nur essen. Ja. Ja. Das ist kein Motiv. Egal. Das ist kein Motiv? Es ist ein Motiv und kein Motiv. Das ist das, was Deep macht. Es ist einfach, ja, fucking Deep. Es ist einfach so Deep. Second best Animo dieses Season. So. Ja, natürlich. Mal sehen. Weiter geht's. Kono yo no hatte de koi o utau shoujo yo no. Yo no. Yo no. Yo. Takuya Arima is a young student whose father, a historian who has conducted various research, disappeared recently during a summer vacation. Es ist Alter, animated by Feel und eine Visual Novel Adaption. Genau, und rundherum sind so seine Haare mit Gliedern. Ja, aber was das Besondere daran ist? Was? Er ist in der Mitte, aber oben ist so ein Typ mittleren Alters. Und ja, weißt du, was ich glaube? Das ist der Alpha und er ist nur der Kack. Genau, er ist der Kack und es geht darum, dass er die sicher eine torare Action macht. Ja, ich glaube, ich kann mir das ersparen, dieses tolle Visual Novel. Ja. Der nächste sieht wieder extrem interessant aus. Es hat 26 Episoden, Alter, was ist falsch? Nice. Und das ganze Ding basiert anscheinend auf irgendwie einer OVA. Lass mich raten, eine von den Girls ist seine Schwester. Ist ganz sicher. Ist kannst du drauf giften. Eine ist Schwester. Vielleicht sogar mehrere. Weil Visual Novel und so, ne? Man muss die, die Archetypes bedienen. Ja, jo, wieso macht denn sonst Visual Novels Sinn? Du musst halt die ganzen Character-Arcs abbauen und dann eine Fikin. Sonst lohnt sich das doch gar nicht. Alter, der Podcast geht demonetisiert, das kann ich jetzt schon. Also, ob ich, der ganze Channel wird demonetarisiert wahrscheinlich. Implying, ich tue Geld verdienen mit dem Scheiß. 5 Euro im Jahr, nice. Egal. Alter, 5 Euro sind 5 Euro. Ist okay. Ich werde drauf verzichten. Warum müsstest du arbeiten gehen? Ja, und zwar eine halbe Stunde höchstens. Nicht mal 5 Minuten. Ja, wenn du mega Bonsen bist vielleicht. Okay. Kono Ota Tomare Platinum Vision Action Drama. Action, das soll Action sein. Wenn ich dieses Cover mir ansehe, dann denke ich an alles andere als Action. Alter, weißt du, was das für Dinger sind? Das sind solche japanischen Zupfgeigen oder wie auch immer. Ah, okay. Die Dinger, die du dann auf den Schoß nimmst und du dir dann zupfst. Diese Dings. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf den Anime. Code Club will be terminated. Ja, das ist ein Anime, die geht um diese Zupfinstrumente, gleich wie K-On! Oder so. Ja, yeah. The student is delinquent Chika Kodo, a guy who even scares delinquent upperclassmen at other schools. And he plays this shit, okay. Club dedicated to traditional Japanese string instrument. Ja, also... Musikclub, Wahnsinn, so originell. Ja. Es ist ein Musikclub. Ich glaub, ein fucking Musikclub. Ich schau lieber K-On. Nein. Wie heißt der Ani von Kyoani? Das ist mit Blasinstrument. Wie heißt der? Hibike. Hibike, genau. Hibike. Viel besser als wie K-On. Nein. Doch. Nein. Nein. Das fucking Drama-Dreck. DD. Hibike war nicht schlecht, aber war nicht ganz gut. Also Hibike hat mir null Spaß. Alter, wieso reden wir über K-On? Weil ich halt, sorry, Entschuldigung. Ja, halt die Fresse. Okay. Das ist aber nicht sehr kinderfreundlich. Ich muss rauspiepen. Wird alles rausgeschnitten. Ja. Alles rausgeschnitten. Jetzt, wo alles, Markus nicht immer, dabei ist. Immer wenn ich was sag, rausschneiden. Mal aber so lautes Rauschen dann da rein, statt dass du redest. Ja, dann fragen sich die Leute, zu wem du überhaupt da redest. Ja, ich sag einfach, dann sag ich einfach, bitte hilf mir. Bitte. Okay, nächste ist Studio Pirate. Ich glaube, die machen ziemlich nette Animationen, warte mal. Tokyo Ghoul Season 2, Tokyo Ghoul Re, Black Clover, Boruto. Boruto. Nee, aber ich muss sagen, früher war Studio Pierrot gut. Ja, da war. Studio Pierrot ist zum Beispiel für so Sachen wie die 12 Königreiche berühmt. Früher. Und dann haben sie angefangen mit diesen Naruto-Drecke und dann war es scheiße. Naja, mal sehen. Also sie können auch gut animieren, wenn sie wollen, aber das machen sie meistens eher nicht. Okay, also der ist Gonjo no Magumeru. The fantasy series takes place in a world where a new continent named Magumel with two L's suddenly appears in the ocean and a new age of exploration begins. Explorers venture to the island to find previously unknown five thousand resources by experience one disaster. Okay, also ein Adventure-Anime. Okay, ich tue mir den vielleicht mal an. Tun. Ich glaube auch. Also der hat zumindest ein bisschen Potenzial. Ja, vor allem, weil er halt eigentlich nichts erklärt in der Synopsis. Ich weiß nicht, ich könnte mir das also unter diesem Setting mehr was Interessantes vorstellen als, weiß ich nicht, der nächste Clash. Ich Slice of Life. Ja. Nee, das nächste ist Fantasy Supernatural, ja. Das ist kein Slice of Life. Ich muss aufs Klo. Fuck you, naja, dann geh halt. Wir machen einfach weiter. Sein Input wird nicht vermisst. Ey, ich schwöre dir, wenn er jetzt mit seinem fucking Bluetooth-Headset hingeht und dabei pisst und wir hören den, schalt dich bitte stumm. Danke. Fucking hell. Egal, also Manaka no Okus Komin The Modern Fantasy Manga. Ich, weißt du, wenn die schon in der Synopsis anfangen, das fucking Genre zu erwähnen, ich weiß es nicht. Egal. Centers on some guy. A new government worker assigned to the Shinjuku World Office Nighttime Regional. Da hörst du es spüren. Each of Tokyo's 23 wards has one such department. Where blah blah blah blah. Occult related events are that I can understand non-human speech. Blah blah blah. Historical Japanese occultist and diviner. Grüß Gott. Also, das ist Bullshit. Wenn es nicht so ein langweiliges Cover hätte, würde ich fast sagen, es hört sich okay an. Alter, das ist 90% von dem Podcast langweiliges Cover, blöde Bezeichnungen, uninteressant. Ja, Entschuldigung, es ist Anime-Schuld hier. Sind wir nicht schuld. Das vielleicht liegt es einfach nur daran, dass wir zu hohe Ansprüche haben. Ja, okay. Also das sieht richtig interessant aus. Ich freue mich schon. Ja, ich tue jetzt hier gute Laune verteilen. Ne? Leute, das müsst ihr auf jeden Fall reinziehen. Das sieht voll. Das hast du mir auch immer gesagt. Ja, also das sieht voll interessant aus. Und ich freue mich richtig auf die erste Folge. Mache ich auf jeden Fall mal auf Watching. Das wird bestimmt richtig geil. Leute, denkt ihr auch so? Let me know in the comments below. Oh, don't forget to subscribe and like and favorite. And ring the bell. And ring the bell. And then ring it again. And then ring it again. 15 days Crunchyroll subscription trial if you enter this code. Check me out on Patreon. And BitChute. And LibrePay. And or if you feel so free, just donate Bitcoin. Yeah, send me some Bitcoins so they can lose the value and I don't have anything from it. Anyways, Robi Hachi. Das sieht sehr interessant aus. Ah. Neo Tokyo. Wo habe ich das schon mal gehört? Galaxy Century. Oh, das ist ein Mecha. Das ist doch eher ein Universal Timeline von Gundam, Mann. Galaxy Century. Universal Timeline. Alter, lies den Text vor. Das okay, so okay. Scheißlang. Which marks a half century since first contact was made. Humans. Holy shit, nein, das lese ich nicht. Lightspeed Navigation. Ich weiß nicht, also was sagt mir das Cover? Wacky? Nichts. Adventure Comedy? Es sieht sehr, sehr interessant aus. Das wird auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Die Synopsis klingt sehr vielversprechend. Alter, wo sind eigentlich die ganzen Science-Fiction-Animes hin, die eigentlich irgendwie militärischer wirken? Die sind nicht beliebt. Mit so ein bisschen Raumschiff die und so. Die brauchen süße Mädchen. Oder schonen Protagonisten, so die. Hasen und mit Hauptprotagonisten, die, keine Ahnung, frisch vom Friseur kommen oder so. Frisch vom Feig-Friseur. Genau, mit Slips und Anzügen, natürlich. Science Fiction. Was? Das soll Science Fiction sein? Achso, ja, wo sind die Gundams? Wo ist so ein riesen Kriegsschiff, das im Weltall schwebt oder so? Wo ist das? Einer von denen ist ein Schuldeneintreiber. Keine Ahnung. Ich schaue mir vielleicht eine Episode an höchstens. Mann, die machen keine guten Animo. Ich hab's gerade nochmal nach. Studio ist komplett für den Arsch. Warte, lass mich mal checken. Oh, die haben dieses Dings rausgebracht, wo Magical Girls, aber mit Boys. Die Comedy. Das war richtig deep. Das war richtig Subversion of Expectations. Ja, das war eine Deconstruction. Und wer erinnert sich nicht an Peach Girl? Ja, Mann, Peach Girl, oder? Oder Saint October. Das waren noch Zeiten. Oh. Peach Girl, Boys. Alter, die sind aber schon ein bisschen länger da hier. Manche waren von den Anfang 2000ern, Anfang 90er. Mm. Oh, 1985. Oh, die haben Captain Tsubasa gemacht. Hallo? Captain Tsubasa, wie weit die sind wir gesunken, Alter. Und Dragon Quest Alter, Volume 8 haben die gemacht. Gesunken. Nice. Ja, das könnte eventuell doch nicht so. Ja, Captain Tsubasa, oh meine Fresse. Vielleicht höre ich was Interessantes drüber, ich hoffe es mal. Aber es sieht echt nicht so gut aus. Anyways, nächstes ist irgend so ein Sportanime, nicht watchen. Irgend so ein Sport, es ist Diamond No Ace. Act Ist 2. das wann schon der gut ist, oder ich meine nicht schon, sondern Ja. Sport. Ja, ein Wer Typ sieht wie, Sport? Sportanime, ja, okay, und interessiert keinen. wieso ist das gut? Sport ist nur mit Dreck weg damit. Ja. Obwohl wir gerade von Sport sprechen. Hachigatsu no Cinderella, nein. Sieht auch aus wie ein Sportanime. Ja, das sieht auf jeden Let's Fall go. aus, das geht bestimmt um Sport. Auf jeden Fall. Genau. In the game, the Natürlich. Not play. watching. Und das ist eine Videogame-Adaption. Wow. Das verspricht extra guten Plot. Plot. Also, nein. Nein. Hangyakusei Million Arthur 2 von JC Based on Staff. Square Enix Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Seufzt. Alter, schon wieder so eine scheiß Videospieladaption. Die Hälfte von den ganzen Serien sind Videospieladaptionen. Das sieht auf jeden Fall ziemlich krebsig aus, aber JC Staff ist eigentlich. Na, okay, wir kennen ja JC Staff. Krebs. Ja. Es ist Na. Krebs von Krebsstudio, Wahnsinn. Ja, aber die Hauptcharakterin auf dem Cover hatte Big Titties. Ne? Na, na, na? Warte, bis die Doujins raus sind von der Serie, dann. Okay. Diese gibt es bestimmt eh schon welche, weil das die zweite Season ist. Und die Videospiele haben Ja. wahrscheinlich auch Doujins. Egal. Der nächste Anime ist Mix. Und ist Oriental Light and Magic. Warte, was? Hä? Ein Sequel zu Touch. Aha. Ich gucke mir gerade, was die so animiert haben. Und die machen die Pokémon-Sachen. Und so. Oder so. Keine Ahnung, was zum Henker ist about two stepbrothers Soichiro and Toma Taichibana. The two aim to revive of the once strong Mr. Academy's baseball team and enter both are boys eternal baseball players. Once he too, also die Nummer 2, once he too enter high school, they pair as a battery. And aim to enter the National High School Baseball Championship. Das ist ein Satz. Das ist ein Satz. The passion, oder the fucking hell, the passion and devoted emotions will touch your heart. Exclamation mark. Mix is an high school baseball drama that all ages and genders can enjoy. All two of them. Stupid. Okay. All ages and genders. And anything in between. Okay. Ja, das klingt, also allein schon die Synopsis klingt fucking trash. Und hat noch nicht mal richtige Grammatik. Ja. Wie seid ihr gehypt? Seid ihr gehypt? Ich bin Hype. Auf diese Comedy-Drama? Comedy-Drama. Ja, Mann. Ich meine, schau dir mal das Coverbild an. Ja. Der Zeichenstil sieht schon mal sehr, sehr Interessant aus. aus. Ja, es ist aber kein Moe. Also, Die obwohl. sehen alienhaft aus, weiß ich nicht. Die sehen alle alienhaft aus. Hast du dir überhaupt angesehen, wie groß die Augen oft sind? Ja, Mann, Alter, das sind alles Fischaugen. Ja, aber bei manchen Sachen ist man ja dran gewohnt, aber Nein, wenn da Mann. hier ist es. Alles, was kleinere Augen, größere Augen hat, wie normale Menschen, ist Fischaugen. Sekunde, sprechen wir gerade immer noch über Mix? Alter, ich habe gerade eine fucking E-Mail gekriegt und das hat meinen Namen angezeigt. Jetzt darf ich in das fucking Video gehen und es rauseditieren. Geil! Ah, egal. Wir Über wissen eh, wie du heißt. welchen Animo sprechen wir gerade Ich nochmal? meinte die Zuhörer, egal. Mix. Ja, Egal. es Ja. ist ein Sportanime. Warum reden wir darüber? Ja, ist egal. Nee, es ist kein Sportanime, Doch, oder? natürlich. Achso, Es doch, ist ja, ein Baseball. bisschen. Ja, ein bisschen. Aber es ist eigentlich Comedy-Drama. Whatever, who cares? Also die Liste ist so fucking lang. Wir sind doch nicht mal ganz unten. Ich halte es nicht mal aus. Mann, wir sind fast Und unten. jetzt sind wir schon bei Soukyuu no Fafner, The Beyond. Irgend so ein Sequel zu irgendeinem Shit. Fafner. Ja, Der Fafner war ist doch vorher schon Fafner. Das ist scheiße. das ist ein ziemlich alter Anime. Ja, also Retro, also gut. Ne? Nö, also es ist eigentlich totaler Mist. Fafner ist so ein Evangelion-Klon. Also Fafner ist so einer von vielen Animes, die nach dem Hype von Evangelion gekommen sind, wo sie alle Evangelion kopieren wollten. Das ist traurig. Vor allem Sunrise. Da steht noch nicht mal der das Animationsteam, warum auch immer. Vielleicht, weil der Name zu lang ist. Ja, also falls ihr ein Fan von dieser Franchise seid, dann könnt ihr das ja schauen. Namu Amida Batbutsu Rendai Utena. The story follows the 13 Buddha? Ich hab gedacht, da gab's nur einen. Along with Taishukwa and Bonten, who must confront the evil Mara. Mara seeks revenge against Shaka. Alter, was ist das für ein fucking Mumpitz? Sollen wir das irgendwas sagen? Irgendwelche Namen, die ich nicht kenne? Fun Fact: Asahi ist eine Biermarke in Korea. Danke. Ich habe jetzt gedacht, du erzählst mir, ob. Ja, das ist Asahi von Ancient. Asahi ist eine Biermarke in Japan. Ich habe gedacht, du kommst jetzt mit Ancient Folklore oder so. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade Korea gesagt habe. Es ist eine Biermarke. Ja, Asahi kenne ich auch, die Biermarke. Not watching. Sieht boring aus. Hino Tori Dogo Onsen Hen. Oder habt ihr noch was zu dem anderen Anime zu sagen? Sieht der cool aus, wollt ihr ihn schauen? Es sieht aus wie Trash, nein. Okay. Es interessiert niemanden. Danke für den Input. Video Game Adaptation. Oh! Oh! Schon okay. Wieder Video Game. Das nächste ist eine Manga-Adaption, ja? Tezuka Production will create an original anime based on Osamu Tezuka Manga. Oh, no shit, bro. As part of a collaboration campaign with. Warum? Was interessiert das irgendjemanden? Wo ist die fucking Synopsis? Das ist nix. Ja, das ist so ein Hinotori. Das ist to promote and restore and repair of the Dogo Onsen Hot Spring Bathhouse in Matsuyama. Also es ist ein riesiges Advertisement. Mhm. Nice. Für aber eine gute Sache oder so. Stimmt auch wieder. Aber ich bin kein Japaner, also juckt's mich nicht. The second season of Bakamatsu. Das sieht nach sowas von geilem Anime aus. Das wird super. Das wird auf jeden Fall richtig gut. Positivity von Studio Dean. Oh je, Studio Dean, tut mir leid. Studio Dean. Studio Dean hat eigentlich nur gute Sachen gemacht, wenn ich so zurückdenke. Nein, die haben eine Menge Trash gemacht. Der erste Fate Stay Night. Hey, die haben zum Beispiel Super Lovers gemacht. Die haben Konosuba gemacht. Aber ich glaube, das Beste, was sie bisher gemacht haben, war Showa Genroku. Also die, wie heißt, worum geht's da nochmal? Wie heißt nochmal diese Art von Comedy? Wo die ja sitzen und einfach nur Comedy-Skits machen, so wie so ein Stand-Up-Comedian. Aber die sitzen, also sind es kein Stand-Up, weil sie nicht stehen. Yasuragi, Yoshi. Sit-Down-Comedy. Ja, Sit-Down-Comedy, Japanisch. Yoshi Rago. Whatever. Und ja. Yoshi Rago. Also, sie haben Konosuba gemacht, deswegen sind sie sowieso 10 out of 10. Den Anime schaue ich mir an. Nein. Okay. Aber ich sehe es aber nicht Konosuba. Es ist eh eine Second Season, also whatever. Nicht schauen. Der nächste ist Jimotoga Japan. Das sieht aus wie ein Kinderanime, also nein. Aber alle Animes sind eigentlich für Kinder. Haha. Kido Senshi Gundam, The Origin. The Gundam Info Portal had revealed that a 13-episode television series recompilation or recompilation. Mobile series. Yeah, recompilation. Oh, amazing. Es ist eine 13-Episoden Neuadaption von Origin. Also wird das nochmal neu animiert oder so? Oder? Nö, einfach nur zusammengeschnitten. Es ist meistens dasselbe. Das ist geil wie bei Gundam Unicorn, was dasselbe. Gundam Unicorn waren auch 7 Filme und dann hat es eine 13-jährige Recap gegeben, wo alles auf 13 Episoden zusammengeschnitten worden ist. Dieselbe Animation, es ist gar nichts anders gewesen, es ist nur wesentlich kürzer gewesen. Und das Pacing war komplett scheiße, weil es so kurz war. Nice. So, können wir noch jetzt kurz die restlichen drei Dinger durchgehen und sagen, dass es alles Second Season Trash ist? Oder ja, einfach King of Prism is shit. Fucking I Got Two Friends is fucking shit. Ki Dato Pri-chan Season 2 sieht auch aus wie shit. Und damit haben wir es geschafft. Und jetzt kommen die Shorts. Nein. Just kidding. Ist wie Kai Quartett. Wir können höchstens nochmal bei den Movies Konosuba schauen. It will feature such work as Overlord, Konosuba, ReZero und Juju Senki. Oh, in Chibi-Form. Und wahrscheinlich animiert wie fucking South Park. Nein, danke. Das nächste sieht viel interessanter aus. Ja, Tiddies. Ja, yeah, Swimsuits, yeah. Und 17-Jährige. Egal. Leftovers, ja, da habe ich ja... Boogie Pop hat ganz schön schlechte Wertung. Habe ich auch gedroppt, ehrlich gesagt. Tja. Aber, ja, oh, Filme. Ein Film von Wit Studio zu Cabaneri. Half a year after the story of the original anime series. Ich meine, die Story war eigentlich ziemlich garbage, aber es war echt Eye Candy. Und wenn die jetzt Movie-Budget haben, dann wird es ja noch geil aussehen. Eye Candy und Musik Candy, weil eine Menge von Egoist auch drin war. Oder eine Menge, vielleicht auch nur das Opening. Egal, das Opening war fucking lit, boy. Aber wo wir gerade bei Ear Candy sind und Eye Candy, da ist auch noch ein Hibiki Euphonium-Film. Schnarch. Und das ist auf jeden Fall kein Remake dieses Mal. Das ist das nächste, der zweite Film von den sechsteiligen Girls und Panzer Film. Nice. Oh, Sensorol kommt endlich mal wieder eins raus. Hm? Ich weiß nicht, ob das war einfach nur so ein Short, den mal Demolition D reviewed hatte, oder? Hatte der den reviewed? Keine Ahnung. Und der zweite Teil war irgendwie vor Jahren angekündigt worden. Jetzt kommt es anscheinend endlich mal. Egal. Das wollte ich mal so erwähnen, aber ihr habt wahrscheinlich eh nicht den ersten gesehen. Es ist nur so ein. Das ist nur eine Episode, also kann man sich eigentlich reinziehen. Ist fucking weird, aber. Anyways, ich sehe hier ein Cover von einem japanisch-russischen Künstler, den ihr vielleicht kennt, bei Birthday Wonderland. Birthday Wonderland. Schaut mal aufs Cover. Erkennt ihr den Artstyle? Nein. Nein? Ich weiß auch nicht mal, wovon du gerade redest. Birthday Wonderland, ja. Wo ist denn das genau? Ja, bei Filme. Birthday Wonderland. Ah, Filme. Die sieht ganz schön creepy aus. Also nein, ich meine... Aber der Artstyle, der ist voll beliebt im Internet. Der macht eigentlich... Birthday Wonderland. Ja, ich meine jetzt nicht den Film selber, sondern den Artstyle vom Cover. Ich weiß nicht, ob der Anime selbst so aussehen wird, höchstwahrscheinlich nicht. Okay, ich will kein Copyright-Strike bekommen. Keine Ahnung, was das wird, aber keine Ahnung, sieht einigermaßen interessant aus. Also ist das der Film, den er meinte? Weil ich glaube, der meinte letztens, dass er irgendwie einen Deal bekommen hat, eine Serie oder einen Film zu kriegen. Egal, das ist auf jeden Fall irgend so ein Patreon-Artist, der eine Menge Geld verdient und sehr beliebt ist. Egal. Cool. Vielleicht, das war einfach nur... der hat irgend so einen komischen Namen. Der nannte sich früher auch Kronenprinz oder sowas. Aber wie hieß der fucking Penner? Whatever. Whatever, man. Whatever. Okay, kurz ein Panzer. Eine Menge Filme, tolle Filme. Guckt euch diese Filme an. Lupin the Third. Noch ein Lupin the Third. Ja. OVAs. Seven Seeds. Oh, eine OVA für Pop Team Epic. Popoti Bibibkuk. Popoti Bibibkuk. Poppete Pipiko. Und Miro Thighs? Tights? What? Mm-hmm. Shouldn't it be Thighs? So wie das Cover aussieht. Das sieht sehr interessant aus. Sieht sehr ansprechend aus. Oh, das hat aber auch gute Quali. So vom. Oder? Das ist einfach nur die Effekte, die sie da rein editieren. Sieht auf jeden Fall pervers aus. Ah, das ist edgy. Okay, das erklärt's. Okay. Märchenmädchen. Ja, Mann. Saftige Thighs. Na dann, das ist. Also, was ist der Anime von der Season, der euch jetzt am meisten gehypt hat? Was? Das schneiden wir dann raus. Was schneiden wir? Ich schneide gar nichts. Ich schneide nur den Scheiß raus, der angezeigt wurde. Rausgeflogen bin, meine ich. Achso, ja, du bist ja aber wieder da, so ist doch egal. Welcher Anime, den ihr jetzt besprochen haben, würdet ihr denn tatsächlich auch anfangen zu schauen? Sekunde, ich habe ja sogar mir so ein paar Haken gesetzt. Kann man das jetzt nicht irgendwie sich so anzeigen lassen? Doch, du siehst die Haken, wenn du sie reingesetzt hast. Ja, sortieren bei... Achso, ja, du kannst Settings und dann Hide Anime I'm Not Watching Enabled... Und dann. Okay. Ja. Ja. Dann gehe ich aus den Settings wieder raus. Spring 2019 war das, ne? Ja. Okay, wir haben Kimetsu no Yaiba, Fairy Gordon, Carol und Dienstag, Shumetsu Toshi, Sarah Sanmai, Du hast genau dieselbe markiert wie ich. Gonjo no Magumel. Ja. Ich dachte, wir haben uns auf so ein bisschen geeinigt. Kann sein, also ich tue ich hier zu nichts zwingen, irgendwie was zu Nö, auf keinen mögen. Fall. Ich meine nur. Ja, kann sein. Vielleicht bin ich auch einfach nur sehr überzeugend. Oder so. Nö, ich denke. Ja, wir haben das schon besprochen, ist egal. Ja, also welcher dieser Anime würdest du am ehesten schauen? Was sticht raus? Naja, auf jeden Fall, Carol und Tuesday habe ich ja gesagt, das wird gut. Ich würde von allem zumindest mal eine Folge schauen, mal gucken, wie es läuft. Oh, habe ich hier meinen neuen Seasonal Partner gefunden? Ja. anyways, so. Also bei mir, ich glaube, ich würde auch sagen, Carol und Tuesday. Vielleicht Gunjo no Magmel, wenn das gut wird. Und wenn die zwei Sachen halt Shit sind, dann denke ich mir, wird mir tatsächlich Attack on Titan noch Spaß machen, oder? Hype! Und so. Hype. Ich bin halt Pleb geworden. Ja, was ist auch. Also, ich schaue jetzt schon seit Jahren Airing-Anime. Jede Season. Irgendwann muss es ja ein bisschen einem gefallen, oder? Sonst wird man ja irre. Okay. Aber es sieht auf jeden Fall nach einer, naja, Season aus. Würde ich mal sagen. Also, was sagst du, Mustache? Die Gundam Recap, weil ich behindert bin. Nice. Und sonst nix. Ich gucke mir das einfach nochmal an. Und was sonst? Irgendwas? Nichts. Nichts. Okay, gute Bilanz. Nichts. Oder, beziehungsweise etwas, das schon längst draußen ist und besser. Und zweimal Carol and Tuesday. Also. Na, dann werden wir mal sehen, wie das laufen wird hier, ne? Girls und Panzer. Girls und Panzer, weil Panzer. Na. Das gehört jetzt nicht zu den anderen Serien. Ach so. Ja. Anyways. Danke, dass ihr mir gejoint seid für dieses wunderschöne Event und diesen tollen Podcast. Sehr produktiv, ohne eine einzige Folge von irgendwas gesehen zu haben. Ja. Truly pot-pretentious, am I right, guys? Hey, ich meine, das war doch unsere Seasonal-Vorschau. Was soll man dazu auch sagen? Ja, keine Ahnung. Wir können halt nur das bewerten, was wir angeboten kriegen. Und wenn das nur billige Cover sind, dann Ja, aber wir hätten auch einfach 2 Wochen warten können und einfach die Folge schauen. Aber ja, das das sind können ja wir dann später machen. Das ist ja dann für Details. First Impressions für später. Oh, jetzt also verspreche nichts, was du nicht einhalten kannst. Aber mal sehen. Alles klar, dann danke fürs Zuhören. Arigato und so. Und bye bye. Ne, Sag haltet die Ohren tschüss. steif und ja, geht in den Wald. Lasst euch nicht gendern. Lasst euch nicht finden von YouTubern im Wald. Vor allem nicht in japanischen Wäldern. Verstehst du nicht, was ich. too soon, too epic, Too too new. soon. Oh ja, total. Mann, jetzt wirst du dafür La gesucht. lasst, lasst euch nicht hängen. Was war denn noch? Der Spruch. Ach ja, genau. Und denkt dran, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Das verstehe ich jetzt nicht. Reden wir gleich nochmal drüber, Igel. Okay. Hoffentlich hast du jetzt nichts Illegales gesagt. Egal. Nein, Spaß. Alles klar. Bye bye.